Drittens. Werden Sie Ihre Geschichten los. Sobald Sie wissen, wie das Monster aussieht, können Sie es erschlagen. Nehmen Sie Ihre Liste mit den »Kann ich nicht« und »Ich sollte« Sätzen und schreiben Sie Ihre Gedanken ungefiltert auf. Beispiel folgt gleich. Dann ergründen Sie, welchen Nutzen diese einschränkenden Überzeugungen für Sie haben, etwa »Ich bin etwas Besonderes«, »Ich fühle mich sicher«, »Ich kann bei meinen Eltern wohnen und nie einen Job finden«. Stellen Sie eine Liste der falschen Belohnungen zusammen. Bemühen Sie sich wirklich, alle aufzuspüren. Führen Sie sich dann vor Augen, wie sich diese Aufmerksamkeit, das Besonderssein, die Bequemlichkeit, die Sicherheit anfühlt. Werden Sie sich dessen völlig bewusst. Spielen Sie alle Empfindungen durch. Jetzt können Sie die falschen Belohnungen auf Ihrer Liste als das sehen, was Sie wirklich sind. Verängstigte kleine Teile Ihrer selbst, die gelegentlich zum Vorschein kommen. Danken Sie ihnen für die Bemühungen, sie zu schützen. Danken Sie ihnen für ihre Begleitung. Aber teilen Sie ihnen mit, dass sie nun verschwinden müssen. Ersetzen Sie Gefühle, die falsche Belohnungen in ihnen hervorgebracht haben, durch Gefühle der Freude, der Kraft und der Aufregung. Gefühle, die dadurch ausgelöst werden, weil sie nun endlich derjenige sein können, der sie wirklich sind. Stellen Sie sich vor, wie die Kindversion ihrer selbst ihren Körper verlässt und der starke Erwachsene ihren Platz einnimmt. Atmen Sie den Erwachsenen ein und das Kind und die alte Geschichte aus. Das ist so, als würden Sie sich endlich die Ferrari-Schlüssel von Ihrem 7-Jährigen zurückholen, der bisher immer gefahren ist und Sie fast umgebracht hätte. Sehen Sie sich als den Erwachsenen, der nun den Platz hinterm Steuer einnimmt. Malen Sie sich aus oder schreiben Sie es auf, wie es sich anfühlt, wenn Ihr echtes, erwachsenes Selbst an die Stelle Ihrer alten Kindergeschichte tritt. Spüren Sie es. Freuen Sie sich. Beschließen Sie dann, dass Sie dafür bereit sind, sich zu ändern und aktiv an sich zu arbeiten. Sagen wir zum Beispiel, dass die einsame Sally irgendwann frustriert genug ist, um sich selbst ganz realistisch zu betrachten. Sie stellt sich ihren Problemen in Bezug auf Beziehungen. Als erstes macht sie sich bewusst, wie ihre Geschichten aussehen. Ich kann keinen Mann kennenlernen, weil keine guten Typen mehr übrig sind. Ich kann nicht gut flirten. Ich weiß nie, was ich zu Männern sagen soll. Männer finden mich nicht attraktiv, zumindest nicht die richtigen. Ich verschrecke Männer. Ich vertraue Männern nicht. Ich glaube nicht daran, dass es dort draußen jemanden für mich gibt. Wenn sie mit der Liste fertig ist, kann Sally ganz ungefiltert aufschreiben, welche falschen Belohnungen ihr diese Punkte verschaffen. Die Liste oben kann übrigens locker mehrere Seiten umfassen. Doch für dieses Beispiel und weil ich heute das Haus noch einmal verlassen möchte, belasse ich es bei den paar Punkten. Wenn ich ungefiltert sage, meine ich damit, die Gedanken einfach aufs Papier strömen zu lassen, ohne sie zu bearbeiten oder zu viel darüber nachzudenken. In Sallys Fall könnte das so aussehen. Indem ich sage, dass es dort draußen keine guten Männer mehr gibt, trifft mich selbst keine Verantwortung, wenn ich keine kennenlerne. Ich darf mich als Opfer und bestätigt fühlen, wenn ich Single bleibe. Dadurch, dass ich nicht mit einem guten Mann zusammen bin, beweise ich, dass Männer nichts taugen. Mein Kummer darüber, wertlos zu sein, und mein Misstrauen Männern gegenüber werden bestätigt, wenn ich Single bleibe. Ich habe das Gefühl zu wissen, was ich tue und die Kontrolle zu haben, wenn ich niemanden nah an mich heranlasse. Ich fühle mich frei, ich fühle mich sicher. Ich fühle mich besonders, weil ich als Regelbrecherin Aufmerksamkeit erhalte.